1. Diocese Leid Word von Asaf Verfestund ist für den Musikmeister bestimmt, wo bei es nach der getitischen Melodie vortragen werden soll. 2. Singt Lord vor Freud für Gott, der Ansehe Kraftquell ist, und jubelt dem Gott zu, den schon Jacob wehret. 3. Beginnt mit dem Gesang und las dazu die Handpork soe die Klangwell zitheren die Haar verklingen. 4. Blast das Horn zum Neumond und Ebenso zum Volmond, den Tag unsees Feierlichen Fests geburend anzukundigen. 5. Dies Feier ist ein Festsatzung für das Volk Israel und ins Bridge dem Recht, das der Gott Jacobs festgelegt hat. 6. Gott setzte dies als ein dauerhafter Erinnerung für die Nachkommen Josephs Fest, als er gegen Ägypten vorging, wo ich ein mehr unbekannte Sprache hort. 7. Gott erklärt, dass die Schulden des Volks von der Schweren Last befreit und ihr Hand von der Harten arbeit mit den Tragekorben erlost hat. 8. Als du in großer Not zu mir riefst, rettet ich dich, ich antwortet diraus der Gewitterwilken pruft den Truiem Wasser von Mariba. 9. Hör mir zu, mein Volk, warend ich dich eindringlich warn, ich wunsch mir se, dass du, Israel, meinen Worten Beachtung schenkst. 10. Es darf unter ut keinen anderen Gott geben und es sollt niemals ein fremde Gottheit anbeten oder wehren. 11. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Gefangenschaft in Ägypten herausgeführt hat, vertrau mir vollkommen, damit ich dich reichlich versorgen kann. 12. Denik weigert sich mein Volk, auf mein Stimm zu hören und Israel sagte kein Bereitschaft, meinen Anweisungen zu folgen. 13. Infolgedessen jubilius ichsie ihre eigenen Sturheit, so dass seine noch ihren eigenen Plänen und Vorstellungen folgten. 14. Wenn mein Volk doch no auf me horen und Israel sich dazu entscheiden word, auf meinen Wegen zu bleiben. 15. In diesem Fall word ihr feinde one zogen unterwerfen und mein Markt gegen Diogenigen einsetzen, die sie bedrängen. 16. Diogenigen, die den Herrn hassen, musten sich ihm unterwerfen, waren die Sicherheit des Volks für immer best and haben word. 17. Ich word das Volk mit dem Hochwertigsten Wesen anaren und dich sogar mit Honig aus dem Felsen im Überfluss Satigen.